sehr, sehr schwierig, also jetzt überhaupt zu diskutieren. Es ist furchtbar schwierig, weil einerseits eben, wenn du jetzt Macht sprichst, wenn von Strategie, wenn ihr die Latte so hochgehängt habt anfangs, was ich total gut finde, ne, dann sind das zum Teil Mystifikationen, also die Macht und Wissen ist Macht oder und wie kriegt das auf und wo ist Wissen eben noch keine Macht, die Arbeit zu thematisieren, die Klassenzusammensetzung zu thematisieren, das sind genau die Themen. Aber das ist eine ungeheure Kluft, ein ungeheurer Hiatus jetzt zwischen dem, was ihr schildert oder was wir kennen und was dann in der Diskussion bis jetzt so ungeheuren wie Bleigewichte in so eine Art Ökonomismus, in so eine Art neuen Ökonomismus hineinzuzerren scheint. Alle Überlegungen, was kann tatsächlich im Moment gemacht werden oder was heißt wirklich sozusagen diese militante Untersuchung oder sagen wir erst sowas wie teilnehmende Beobachtung und Intervention, wie ihr es schildert, was schon ungeheuer viel ist jetzt, das scheint so eine Art neuer Ökonomismus erstmal zu sein, wo die elementarsten, was Marx die Arbeiterkoalitionen nannte, ja, auf einem ganz anderen historischen Niveau, an ganz anderer Situation, also wo der Sisyphus wieder völlig anfangen muss, den Stein in den Felsen hochzuwälzen überhaupt erstmal. Und das ist ein Dilemma, das überhaupt zu denken. Wie kann da Strategie überhaupt so gedacht werden, dass man solche Fragen wie Macht und Fragen wie Klassenkampf als Klasse überhaupt sich im Moment vorstellen kann. Und das wollte ich nur sagen. Also ich will die Diskussion jetzt nicht vorschnell schließen. Das sind tolle Leute, die total tolle Sachen machen. Und das müssen jetzt alle machen, was ja stimmt. Also diese Art von Intervention anzustreben, sich diese Sektoren herauszusuchen, das stimmt ja jedes Wort, was ihr da auch herausgefolgert habt oder vorschlagt. Nur die Schwierigkeit, das konkret noch zu diskutieren und diesen Hiatus zwischen Abstraktheit, was die strategische Diskussion angeht, und der notwendigen Konkretheit, da überhaupt auszutauschen, überhaupt diese Kommunikation herzustellen in den neuen Verhältnissen, um überhaupt Bewegung zu organisieren. Also Beispiel, diese, was ihr mit großen Worten, richtigen Worten natürlich, Sabotage im Alltag, Widerständigkeit im Alltag, den es gibt, den man da entdeckt, nennt. Das ist eben derartig defensiv und derartig zersplittert und derartig auch griffslos oder kopflos. Ja. Also ich denke, so wenn ich versuche jetzt was zu sagen, außer dass diese Kluft sich da überhaupt erst auftut, was ein enormer Fortschritt ist, zwischen strategischen Kommunikation über Strategie für die Klasse und andererseits dem Ist-Zustand, dann könnte ich nur sagen, wir können nur in der Richtung versuchen zu diskutieren, dass eben noch nicht von, dass die Macht einfach abstrakt bleiben muss. Es muss eine vernünftige Abstraktion sozusagen bleiben. Und wie die Kommunikation oder der Dialog der Klasse überhaupt zu organisieren ist, das ist jetzt versucht werden, konkret zu ertasten in den Diskussionen. Konkret zu ertasten, von dem ausgehend, was ihr angefangen habt zu tun. Und auch auf so einem, mit solchen Wegen, ja. Und ich will also überhaupt nicht in so einem ökonomistischen, quasi neu ökonomistisches Feld stecken bleiben, ja, oder das zurückzerren da. Aber ich will vorsichtig sein, jetzt über Macht und so weiter in dieser Abstraktheit zu viel zu reden, weil ich denke, dass die Begrifflichkeit, zum Beispiel wie es in diesen Subversion des Alltags Thesen oder Papier vor einiger Zeit wohl entwickelt habt, ne, dass da die Begrifflichkeit, gerade um das, was Arbeit bedeutet, was Geschlechterrollen bedeuten und so weiter, sehr unentwickelt ist. Und dass wir in dem Moment versuchen müssten, auf dem Terrain, auf dem ihr Intervention beginnt und auf dem alle Interventionen neu versuchen sollten, genau auch diese Begrifflichkeit stärker zu entfalten. Sprich, rauszukriegen, was die Leute für Vorstellung von nicht entfremdeter Arbeit. Ihr sagt, das ist dann gar nicht mehr Arbeit, sondern Produktion, aber das ist für mich die große Frage. Von einem Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur, von einer Kooperation im Weltmaßstab, ja, was da in den Leuten schon angelegt ist, was für Träume und für Vorstellungen in den Leuten schon rumspuken und sich irgendwie äußern, so wie sich auch Widerständigkeit äußern, wie sich auch das, also diese das sich Entziehen dieser Arbeitstaktung auch schon äußert. Da muss ich ja auch mehr äußern als bloß die Verweigerung.